Schritt und Tritt wirst du observiert. In deiner Wohnung sind Wanzen installiert. Dein Telefon wird rund um die Uhr abgehört. Nirgends bist du wirklich ungestört. Kameras dienen der Sicherheit. Paranoia heißt die neue Volkskrankheit. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, wir sind die Albtraumgeneration. Science Fiction ist längst Realität. Zum Träumen ist es schon viel zu spät. Alles ist erfasst in der deutschen Datenbank. Und jetzt sei schön artig und sag vielen Dank. Durch Technik und Fortschritt wird der Zug noch schneller. Deine Daten im Speicher werden zur Leiche im Keller. Vom Zahnarzt wird dir ein Chip implantiert, der dich nun auch noch im Schlaf kontrolliert. Egal, ob bei Tag oder der Nacht, ab heute wirst du immer überwacht. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, wir sind die Albtraumgeneration. Science Fiction ist längst Realität. Zum Träumen ist es schon viel zu spät. Alles ist erfasst in der deutschen Datenbank. Und jetzt sei schön artig und sag vielen Dank. Alles gelöscht und auf Gleichschritt programmiert. Ein Stromausfall durch einen Kurzschluss im System und alles bleibt stehen. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, wir sind die Albtraumgeneration. Science Fiction ist längst Realität. Zum Träumen ist es schon viel zu spät. Alles ist erfasst in der deutschen Datenbank. Und jetzt sei schön artig und sag vielen Dank.